Herzlich willkommen zur 16. Episode des Nord-Süd-Gefälles. Es begrüßen euch Jörn, der alte Mann aus dem Norden. Und immer noch rüstig aus dem Süden, Dotti. Servus. Na? Ja, weißt du, warum ich dich mit alten Mann betitel? Ich habe kurz an eine infame Beleidigung gedacht, aber es wird einen Grund haben. Nein, das würde ich doch niemals mich wagen. Nee, wir haben gerade bei uns hier unten so eine kleine Diskussion, ob Senioren noch Senioren genannt werden dürfen. Mhm. Ich habe euch ja in der letzten Episode erzählt, dass es bei uns die Allgäuer Festwoche gibt. Und da ist einmal während dieser Festwoche, nämlich an einem Mittwoch, Seniorentag. Und da muss es jetzt wohl Senioren gegeben haben, die sich ein bisschen drüber aufgeregt haben, dass doch Senioren gar nicht mehr zeitgemäß sei. Und man solle den Tag doch bitteschön umbenennen. Parallel dazu wurde auch der Name eines Hauses in Frage gestellt. Das ist nämlich das Haus der Senioren. Mhm. Da könnte man ja jetzt meinen, dass es vielleicht so eine Art Seniorenresidenz oder Altersheim ist. Das stimmt aber nicht, sondern dort treffen sich nicht nur Senioren, sondern auch jüngere Leute, um an diversen Kursen teilzunehmen. Computerkurse oder Patchworkkurse oder irgendwelche solche Sachen. Und daher hätte ich mir jetzt persönlich gedacht, ja, okay, wenn dieses Haus umbenannt werden würde, weil es doch ziemlich verwirrt, es klingt ja wirklich so, als wäre es ein Altersheim. Aber warum soll das Wort Senioren ausrangiert werden? Ich finde das eigentlich eine sehr schöne Bezeichnung. Ja, klar, also Senioren ist für mich verknüpft, auch vielleicht auch vom englischen Senior, wo das ja als zum Beispiel, also wenn man Seniorpartner zum Beispiel an der Kanzlei ist, dann ist man ja der erfahrene Teil. Also für mich, ich habe Senioren immer mit erfahren und weise und sowas verknüpft, also durchaus positiv. Andererseits stelle ich fest, dass zum Beispiel hier in Schleswig-Holstein es eine ganze Zeit lang im Tourismusmarketing die Zielgruppe der Best-Ager gab. Mhm. Und also der Leute im besten Alter. Mhm. Und das war schon eher auf die Zielgruppe 60 plus ausgerichtet. Wobei das natürlich gefühlt auch ein Trend ist, also Deutschlands Alte werden ja immer jünger, so gefühlt, ne? Also meine Oma hat das neulich gesagt, die ist irgendwie Mitte 80, dass sie sich langsam mal einen neuen Freundeskreis suchen muss, weil die ganzen Alten ja alle wegsterben. Die sind aber alle jünger als sie. So. Und also ich habe so den Eindruck, dass sich bei den Alten im Kopf einfach ganz viel verändert hat. Es gibt zwar immer noch welche, die sagen so, ach ja, ob ich mir noch ein neues Telefon kaufen muss, das lohnt sich ja eigentlich gar nicht mehr, das überlebt mich ja dann. Die also schon gefühlt so ein bisschen darauf hinarbeiten, dass es langsam zu Ende ist. Aber es gibt eben auch ganz viele, ja, so die so lebenslustig sind und die viel unternehmen. Beziehungsweise andersrum, wenn ich mir überlege, mein Vater geht jetzt auch auf die 70 zu und irgendwie würde ich den noch nicht ins Seniorenalter einordnen, weil der aber auch noch arbeitet. Ja, Vollzeit. Wann ist man denn ein Senior überhaupt? Ja, genau. Ist das, man das also, Rentenalter oder schon früher oder erst wenn man so aussieht wie ein Senior, ich weiß nicht. Oder wenn man anfängt gebrechlich zu werden, ist es vielleicht das? Dass die Leute sagen so, also so, dass sie sich so künstlich alt gemacht fühlen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich finde das Wort auch nicht so schrecklich. Also wenn man jetzt ein Altenheim sagt, dann sehe ich das ein, dass das nicht so schön ist und deswegen finde ich so eine Seniorenresidenz oder Seniorenhaus schon angenehmer, aber ich weiß es nicht, Best Ager, das ist ja wieder dieses Verdenglischen und das mag ich ja persönlich jetzt überhaupt nicht. Was soll man denn sonst noch für Namen nennen? Was gibt es denn im Deutschen, was man sagen könnte? Plus 60 oder 60 plus? Ja. Na, vor allem irgendwas, das auch so einigermaßen in den Sprachgebrauch Einzug halten könnte, ohne dabei despektierlich zu wirken. Ne? Also das ist kompliziert. Ja. Wie willst du denn in einem Satz 60 plus einfügen? Ja, die Herrschaften eben. Mit 60 plus? Ja. Die Menschen mit 60 plus? Die Menschen im Rentenalter? Ist es das? Ah, das ist aber auch eher. Nee. Ja, so, das ist ja auch irgendwie, also das macht es ja nicht besser. Im dritten Lebensalter? Ach du meine Güte. Ja, das ist noch schlimmer, ne? Zwischen den Jahreszeiten, zwischen den Jahren. Ich hatte übrigens gerade heute mit jemandem im dritten Lebensalter zu tun. Mhm. Die haben ja auch keine Zeit mehr. Da habe ich beschlossen, dass wenn ich alt bin, dann werde ich mich auch einfach nicht mehr an Regeln halten, die ich für mich selbst in Anspruch nehme. Und zwar stand ich heute in der Mittagspause beim Bäcker und war so der 5., 6. in der Schlange. Und die Filiale ist relativ klein. So, das sind vielleicht so 3, 4 Quadratmeter, die man vorm Verkaufstresen bis zur Tür hat. Und das heißt, vom Tresen aus schlängelte sich das einmal so nach rechts um eine kleine Kurve und ich war sozusagen der Letzte in dieser Kurve und stand direkt neben der Tür. Und hinter mir kam jemand rein im Seniorenalter oder im, weiß ich auch nicht, wie man es jetzt nennen wollen. Die stand hinter mir und ich habe schon so gesehen, die war ungeduldig, die hatte keine Zeit, die wollte am besten jetzt als Nächstes ran. Das war aber einfach nicht darstellbar, denn vorne wurden gerade 2 Personen bedient und dann kam, war also der Dritte und der Vierte, die standen halt so, dass man sehen musste, okay, die gehören definitiv, die sind die Nächsten. Und sie hat es aber trotzdem geschafft, sich dann als vorne ein Platz an der Theke frei wurde, ging sie einfach schon mal nach vorne und guckte dann so ganz interessiert in die Auslage, so, ha, was haben wir denn? Und dann war sie tatsächlich, als die die Bäckerei-Fachverkäuferin fragte, Mensch, wer ist denn jetzt der Nächste? Dann meldete sie sich einfach und gab einfach ohne groß nochmal mit Schulterblick oder so sich zu vergewissern, gab sie erstmal ihre Bestellung auf. Und als ich sie dann drauf angesprochen habe, sagte sie, ach so, ich dachte, Sie gehören zu dem Herrn hier drüben. Ja, da müsse sich aber schon melden. Da hatte sie aber natürlich schon bestellt und die Ware war schon in der Tüte. Das ist eben auch so ein Fall. Ja, musst du Verständnis haben, die haben eben nicht mehr so viel Zeit. Du hast noch 30 Jahre vor dir, wenn es vielleicht auch noch 40. Ja, genau, richtig. Ja, ich weiß es auch nicht, wie man das umbenennen möchte. Die Zeitung, die örtliche Zeitung, hat dann auch ein Interview auf der Straße geführt, hat mehrere Leute angesprochen. Das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber alle haben eigentlich durchweg geantwortet, dass sie selber kein Problem damit hätten, Senior zu heißen, genannt zu werden. Und ich glaube, das war, weiß ich auch nicht, ein verspätetes Sommerloch vielleicht. Wahrscheinlich, genau. Also weil ich finde, also ich auch bei längerem Nachdenken finde ich einfach Senior oder Senioren als die politisch korrekteste Bezeichnung, die es überhaupt nur geben kann. Bist du wieder bei den Alten, aber das ist ja gerade das, was sie nicht wollen. Ja, mein Vater hat sich immer selber alter Knacker genannt, also der hatte damit sowieso kein Problem. Offensichtlich, genau. Das sind so Stolpersteine, genau. Werden die bei euch eigentlich auch verlegt? Ja. Bei uns gibt es einige und ich muss ehrlich sagen, mir gefallen sie auch wenn ich in fremden Städten unterwegs bin und finde mal so einen Stolperstein. Ich glaube, den Begriff braucht man auch nicht erklären, den wird inzwischen auch jeder kennen. Dann halte ich schon mal inne, lese die Namen, die Daten, die da draufstehen und bin dann teilweise schon leicht traurig berührt. Aber ich finde die Stolpersteine richtig gut. Die arbeiten halt gegens Vergessen, finde ich. Und sie sind sehr auffällig. Als die Stolpersteine damals verlegt wurden, da kam ja so ein bisschen die Diskussion auf, man würde drauf herumtrampeln. Und so gibt es jetzt wohl auch Menschen in München, die auch dieser Meinung sind, dass Stolpersteine einfach nicht das Richtige sind, weil man auf diesen Namen herumtrampeln würde. Und deswegen hat München jetzt beschlossen, diese Stolpersteine wird es dort nicht geben. Bei Augsburg ist es anscheinend noch offen. Sie werden sich da noch beraten und dann erst später entscheiden, ob in Augsburg Stolpersteine verlegt werden sollen. Wie sieht es denn bei euch oben aus und wie stehst du dazu? Also ich finde, Stolpersteine sind eine sehr gute Form des Andenkens, weil man eben genau an dem Ort, an dem diese Familien oder diese Einzelpersonen damals gelebt haben, daran erinnert wird, was da passiert ist. Das ist aber nicht die einzige, das kann nicht die einzige Form des Gedenkens sein, aber es ist eben eine Form und eine sehr, ja, also so eine Mischung aus zurückhaltend und plakativ. Das ist eigentlich das, was ich daran auch sehr mag. Wir haben gerade jetzt vor ein paar Tagen sind wir angeschrieben worden von der örtlichen Initiative, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzt im Büro, dass wir doch bitte die Biografien einzelner Familien oder einzelner Leute, die für die es schon Stolpersteine gibt bei uns, dass wir die doch bitte vertonen möchten. Also da hat sich jemand die Lebensgeschichte dieser Menschen aufgeschrieben und ist damit an uns herangetreten, dass wir die qua Profession ordentlich und vernünftig vertonen und für ein Multimedia-Projekt, das er jetzt machen will. Ich weiß gar nicht, ob das schon fertig ist, aber da haben wir natürlich alle sehr gern mitgemacht, weil letztlich das kostet uns als Leute, die wissen, wie man so einen Text einspricht, vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten unserer Zeit und nicht viel mehr. Ich kann allerdings auch wahrnehmen, dass es da einzelne Leute gibt, die so ein bisschen ja dagegen sind, diese Steine zu verlegen. Da geht's aber eher auf das Thema Sicherheit, weil sie halt sagen, die Steine, so wie sie gedacht sind, die sind ja ein bisschen über dem Niveau der Pflastersteine, heißen ja nicht umsonst Stolpersteine, aber davon geht eben auch eine gewisse Gefahr aus. Man kann sich da eben auch, wenn man dran hängen bleibt und vielleicht nicht mehr so schnell reagieren kann, weil man im Seniorenalter ist, da haben wir es wieder, kann man sich da doch ordentlich langlegen. Und nicht zuletzt, das sind diese Kupfersteine, wenn da Schneematsch drauf ist, dann sind die auch richtig rutschig. Das ist aber das Einzige, was ich an Kritik wahrnehme hier im Norden an diesen Stolpersteinen. Möglicherweise noch, dass der Künstler, der die Stolpersteine verlegt, dass es halt so sein Privatding ist und dass er da irgendwie auch so ein Monopol drauf halten möchte. Ich habe da vor kurzem einen sehr differenzierten Blogartikel drüber gelesen, der das auch zum Thema gemacht hat. Vielleicht finde ich den nochmal wieder. Die Kritik daran diesen Kritikpunkt kann ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich halt denke, okay, es war seine Idee. Und dann kann ich es auch nachvollziehen, wenn er derjenige sein will, der die Steine verlegt und der sich darum kümmert, dass in den einzelnen Städten, in den einzelnen Orten es auch Leute gibt, die sich dann darum kümmern, dass die auch gepflegt und sauber gehalten werden. Denn es gibt es ja auch, dass man morgens durch die Stadt geht, hier zum Glück nicht, aber ich habe schon Bilder davon gesehen, wo Leute dann irgendwie mit Lackfarbe oder sowas die Namen übersprüht haben, dass die dann nicht mehr lesbar waren. Das ist bei uns jetzt noch nicht passiert. Das ist ja furchtbar. Ja. Also ich muss sagen, die erste Kritik, dass man darüber stolpern kann, das finde ich ehrlich gesagt an den Haaren herbeigezogen, denn es gibt ja so viele Unebenheiten in der Straße, im Straßenbelag, wo man ständig drüber stolpern könnte. Ich bin zum Beispiel mal auf dem Zebrastreifen vor einem Supermarkt im Winter ausgerutscht und habe mir richtig wehgetan dabei. Das kann auch passieren. Also das mit den Stolpersteinen, ich weiß nicht. Da ist jedes Kopfsteinpflaster wahrscheinlich gefährlicher als diese paar Steine, die da irgendwo vor den Haustüren liegen. Dass er jetzt natürlich das jetzt als sein Eigentum sieht, ist durchaus richtig. Aber wann ist es noch Eigentum und wann ist es irgendwann allgemein? Wohl ist jetzt das falsche Wort, aber wann gehört das Ganze der Allgemeinheit? Und gerade in so einem Fall, ich weiß es nicht, irgendwann, ab einer gewissen Menge, müsste man ja schon sagen, das ist jetzt einfach, das gehört zu unserer Geschichte und das ist die Allgemeinheit, die damit geehrt wird, sage ich jetzt mal. Ich glaube doch nicht mal so sehr, dass es um ein Besitzdenken geht an diesen Steinen, sondern eher darum, dass er derjenige ist, der die verlegen darf und sonst niemand. Ja, er wird ja auch daran verdienen, oder? Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Wer soll ihn denn dafür bezahlen? Ich könnte mir schon vorstellen, dass die einiges kosten. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Damals, als die ersten verlegt wurden, da hatte ich einen Betrag von 2.500 Euro pro Stein im Kopf, was ich extrem viel fand. Und da habe ich dann damals schon abgewunken und habe gesagt, das sollen sie lieber auf andere Art und Weise machen. Habe meine Meinung aber geändert, weil ich sie, wie gesagt, sehr gut finde und wirklich immer innehalte. Bei uns wurde jetzt, also in München wurde jetzt auch die Alternative vorgeschlagen, dann lieber irgendwelche Tafeln in die Wand des Hauses einlassen. Aber ganz ehrlich, da laufe ich dann doch öfters unachtsam vorbei und sehe die Tafeln nicht. Aber diese Stolpersteine, diese goldenen, die fallen mir eigentlich oft auf. Ja. Gibt es davon viele bei euch in Kiel? Hast du schon welche gesehen? In Kiel gibt es eine ganze Menge. Es gibt auch eine Liste im Kiel-Wiki. Die ist meines Wissens unvollständig, aber da sind, glaube ich, irgendwie 10, 15 oder sogar 20, ich habe es jetzt nicht im Kopf, sind da verzeichnet. In Heide, wo ich mich die meiste Zeit aufhalte, gibt es, ich glaube, das waren 4 oder 5. 4. Also 4 Familien, die, also wenn es mehrere Leute sind, dann haben die natürlich auch jeder einen eigenen Stolperstein. Aber es sind, wir haben 4 Sachen vertont dazu. Mhm. Das finde ich eine schöne Idee, das Ganze zu vertonen. Ich würde mir auch gerne so eine Übersicht oder so einen Stolperstein-Wiki wünschen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, wo man wirklich ein bisschen über diese Person auch nachlesen kann. Das wäre eigentlich ganz hübsch. Mhm. Es gibt auch auf diesem, weiß nicht, ob du Foursquare kennst. Ja. Diese war ja früher, stand das ja mal kurz davor, irgendwie cool zu werden, bis sie dann irgendwie das komplett umgebaut haben. Und da gab es auch jemanden, der ein Projekt gemacht hat zu diesen Stolpersteinen. Also da gab es jemanden, der sich überlegt hat, okay, wie können wir die Stolpersteine bei Foursquare anlegen, und zwar so, dass man die auch wirklich, dass die einheitlich dann auch da auftauchen. Das heißt, er hat also gesagt, wir nehmen alle gemeinsam den Filter und so fotografieren wir die Stolpersteine und so taggen wir die in Foursquare, so legen wir die Stellen an und markieren die mit Schlagworten, dass sie halt einheitlich auftauchen. Und das fand ich eigentlich ganz schön cool. Mhm. Gab es dann auch so Sehenswürdigkeiten und so? Das war da auch verzeichnet bei Foursquare? Genau, da konntest konntest du überall irgendwelche Sachen anlegen, was weiß ich, das ging von der Pommesbude bis zum Denkmal oder Sporthallen, Konzerte und weiß der Schinder was noch, und dann konnte man halt so einchecken und konnte seinem Freundeskreis mitteilen, ich bin jetzt hier, und konnte halt zu jedem Punkt, den man da angelegt hatte, konnte man dann noch Fotos hochladen und irgendwelche Tipps hochladen, weiß ich nicht, zu einem Restaurant, wenn man jetzt irgendwie den Geheimtipp hat, dass wenn man hinten im Restaurant sitzt, dass man da die besten Plätze hat, um nach draußen zu gucken, oder dass es da am wenigsten zieht. Oder ich habe auch schon irgendwie in einer Kneipe in Dublin gesessen, habe mich gerade eingecheckt und sah dann in den Hinweisen zu diesem Ort, dass es da kostenloses WLAN gibt und wie auch gleich das Passwort ist für den WLAN-Zugang. Und das ist natürlich dann ganz praktisch. Also schon eine seriöse Sache, weil mir fällt nämlich gerade in dem Zusammenhang ein, es gab mal das Spiel Ingress. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Hast du davon schon mal gehört? Gehört habe ich das, ich habe da aber nie mitgespielt. Das ist ja so eine Art interaktives Spiel, wo man dann mit seinem GPS-Smartphone in eine bestimmte Zone laufen muss. Und dann bekommt man irgendwie Punkte und steigt dann in irgendeinem Level nach oben. Und genau. Da gab es jetzt auch im letzten Monat oder vorletzten Monat einen Riesenaufschrei, weil es wohl verschiedene Gedenkstätten gab, in denen dieses Spiel angelegt worden war. Und jetzt sind die Leute also da hingesprungen, haben versucht, in diese Zone zu kommen, um eben diesen höheren Level zu erreichen. Und da wurden eben diese, erstmal die Gedenkstätten wurden aufmerksam gemacht auf das, dass es dieses Spiel gibt und was da für ein Schindluder eigentlich getrieben wird. Und das ist ja auch, da geht es ja darum, dass zwei Fraktionen gegeneinander Krieg führen. Die blaue Fraktion und die grüne Fraktion, richtig. Und die blaue versucht dann immer der grünen Fraktion ihre Punkte wieder abzuluxen und umgekehrt. Ja, das ist natürlich super bei einer Gedenkstätte. Richtig, genau. Und da haben sich dann wohl, ich weiß nicht, ob es Dachau war, jedenfalls verschiedene Gedenkstätten in dieser Richtung, haben sich dann zu Wort gemeldet und haben dann, das ist ein Spiel von Google, haben dann sofort reklamiert bei Google und haben gesagt, so geht es nicht. Und Google hat es innerhalb von 2 Tagen, glaube ich, rausgenommen und hat gesagt, es geht dann wirklich nicht. Ja. Also das finde ich dann schon heftig, wenn man so damit umgeht. Aber ja, das mit diesem Foursquare wäre zum Beispiel ganz nett gewesen, ja. Als Sightseeing, ja. Also die App gibt es auch noch. Sie hat halt durch irgendein Umdenken in dem Laden, wie sie das angeblich verbessern können, na, da haben sie es halt kaputt gemacht. Und jetzt sind sie gerade irgendwie dabei, wieder zurück zum Alten zu gehen, ohne zuzugeben, dass sie das tun. Für mich ist das aber durch. Also ich habe da eine Zeit lang, habe ich mich da tatsächlich auch ein bisschen engagiert und habe auch so als Editor da mitgearbeitet und habe Fehler verbessert und versucht, irgendwie so ein bisschen Ordnung in das Chaos reinzukriegen. Aber sehe ich jetzt keine Veranlassung mehr. Kann man das vergleichen mit Yelp? Ja, ist ganz, ganz rudimentär. Mhm. Also bei Yelp geht es ja wirklich darum, einen Platz, ein Restaurant, irgendwas zu bewerten und Rezensionen zu schreiben im Wesentlichen. Und das passiert bei Foursquare auch, passierte, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber der Hauptzweck ist eigentlich, sich irgendwo einzuchecken und zu sagen, hallo, ich bin hier. Also im Prinzip das, was man früher wenn du mit dem Wanderverein unterwegs warst und kamst irgendwo hin, dann hast du dir da so eine Plakette an den Wanderstock genagelt, wo es besonders schön war. Und das ist im Wesentlichen das. Mhm. Ja, da gibt es so was Ähnliches. Schwarm-App heißt doch das, oder? Ja, das, so heißt es jetzt. Mhm. Ach so. Früher hieß es Foursquare und jetzt heißt es Swarm. Ja. Ah, okay. Mhm. Ja, das kenne ich jetzt auch. Ja, stimmt. Ein Schwarm von Mönchen fällt mir als goldene Moderationsbrücke zum nächsten Thema ein. Warst auch immer besser, du. Ja, naja. Ja, wir hatten solche ähnlichen Themen ja schon öfters bei uns im Podcast, dass gewisse Zeiten nachgebaut werden, dass es also Leute gibt, die in die Vergangenheit reisen, in Anführungszeichen, und so leben wie vor Hunderten von Jahren. Und sowas Ähnliches ist jetzt bei uns hier in Oberschwaben, in Meßkirch entstanden. Ist jetzt anscheinend schon ein bisschen länger her, 2012 haben sie damit angefangen, denn es wurde nämlich vor vielen, vielen Jahren ein Plan gefunden, ein Bauplan für eine Klosterstadt, die vor 1200 Jahren gebaut werden sollte. Dieser Plan ist aber nie verwirklicht worden und jetzt haben sich ein paar Leute aufgemacht und ein Grundstück in Besitz genommen und haben jetzt angefangen, dort diese Stadt nachzubauen und zwar mit originalen Mitteln. Werkzeuge. Sie müssen auch selber dafür sorgen, dass sie versorgt werden, dass sie Lebensmittel bekommen, dass sie ihre Kartoffeln oder was auch immer, ich glaube vor 1200 Jahren gab es noch keine Kartoffeln, also ihr Getreide und sowas anbauen, damit sie sich selber versorgen. Und aktuell ist es so, man kann diese Städte besuchen, man kann da hinfahren, also vom 1. April bis 1. November ist das geöffnet. Täglich von 10 bis 18 Uhr. Und als Erwachsener zahlt man 9 Euro Eintritt und als Kind 6 Euro. Und dann kann man da ein bisschen zugucken und sehen, wie damals das Leben so vonstatten ging. Also die bearbeiten das Holz dort. Es gibt einen Schmied, der nach dieser Art und Weise, wie sie es damals gearbeitet haben, auch arbeiten. Und ich stelle mir das irre interessant vor. Also ich denke, ich werde mal vorbeischauen, denn es ist gar nicht weit von uns entfernt und werde mir das mal anschauen. Ein ganz ähnliches Projekt läuft gerade bei uns in der Nähe und zwar im Steinzeitpark Albersdorf. Leben 6 oder 7 Experimentalarchäologen, gerade unter Bedingungen wie vor 7000 Jahren. Vor 7000 Jahren? Ja, das heißt also wirklich so Mittelsteinzeit. Die tragen irgendwelche Lederschurzgeschichten, wie ich gehört habe von einem Kollegen, der da einen Fernsehbeitrag gemacht hat, tragen sie auch nichts drunter. Das ist halt das Problem, wenn man in HD produziert, dann sieht man ja auch wirklich alle Details. Aber die leben halt in solchen Hütten, die ernähren sich wie damals, nämlich von irgendwelchen Getreidegeschichten, von Wasser aus dem Bach. Sie dürfen nicht auf die Jagd gehen, weil das einfach zu aufwendig gewesen wäre von Genehmigungsprozedere her. Das heißt, Fleisch, das ist die einzige Ausnahme, bekommen sie geliefert. Aber die essen zum Beispiel auch nicht die Äpfel von einem Apfelbaum auf der anderen Seite dieses Platzes, auf dem sie da kampieren. Einfach, weil es diese Sorte von Äpfeln vor 7000 Jahren noch nicht gab. Oh. Das ist also das Ziel dieser ganzen Geschichte ist einmal zu sehen, wie war denn das und wie war denn das auch ganz praktisch damals in der Mittelsteinzeit? Und dann geht es eben auch darum, Erkenntnisse zu gewinnen, wie sich die Leute damals ernährt haben, beziehungsweise was das für Auswirkungen hatte. Das heißt, die haben vorher natürlich sich völlig normal ernährt, wie man das eben im 21. Jahrhundert macht. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt gucken wir mal und nehmen mal unsere Blutwerte von dem Zeitpunkt, wo wir eben in unser Experiment eintreten. Und jetzt wollen sie 6 oder 7 Wochen eben so leben, wie man vor 7000 Jahren gelebt hat und wollen dann danach gucken, wie verändern sich die Blutwerte? Hat sich da vielleicht irgendwas getan? Ist auch irgendwie ganz spannend auf eine Art, obwohl ich mir das nicht für mich vorstellen könnte, so zu leben. Ich stelle mir auch sehr schwierig vor, das nachstellen zu können, weil die Pflanzen, die gibt es vermutlich gar nicht mehr. Richtig. In der Form gibt es sie nicht mehr. Dann kommt hinzu, es ist natürlich alles, es basiert halt sehr auf Vermutungen, ne? Also die Funde, die es dort gibt, die archäologischen Funde, die eben auch speziell in diesem Steinzeitpark gemacht wurden, die bringen halt irgendwelche Vermutungen zutage, wie die Leute vielleicht damals gelebt haben. Und das ist jetzt das, was sie eben nachstellen wollen und gucken, ob das plausibel ist. Kann man wirklich so gelebt haben damals? Da wird jetzt auch ein Experiment vorbereitet. Sie haben ein Boot gebaut, das ist so ein Baum, also ein ausgehöhlter Baumstamm im Prinzip, und auch Fellboote. Damit wollen sie auf dem Nord-Ostsee-Kanal eine Strecke von 10 Kilometern zurücklegen, um zu gucken, ob diese Boote, so wie sie sie jetzt nachgebaut haben aus den Funden, ob die tatsächlich so funktionieren oder ob man damit absäuft und weiß ich auch nicht, sich furchtbar wehtut, keine Ahnung. Also das kann ich mir jetzt noch vorstellen, dass man das testen kann und nachbauen kann. Aber gerade was die Ernährung angeht, das Getreide existiert nicht mehr, die Tiere gibt es nicht mehr, die Fische vermutlich in der Art auch nicht. Also ich weiß es nicht, ob man das so hinkriegt. Und wenn sie dann die Blutwerte nehmen wollen, aufgrund dieser Erfahrung, ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist. Naja, also man kriegt zumindest Anhaltspunkte. So, aber also ganz hundertprozentig wird man es natürlich nicht hinbekommen, das stimmt. Dann bin ich mal auf die Ergebnisse gespannt. Ja, ich auch. Vielleicht können wir die noch nachliefern, wenn wir daran denken beim nächsten Mal. Ja, genau, richtig. Wenn es dann schon was gibt, die sind natürlich, wenn sie fertig werden, dann werden sie ja nicht irgendwie sonntags mit dem Experiment aufhören und montags sagen, übrigens, das sind die Ergebnisse. Also das wird schon einen Moment dauern. Ja, stimmt. Du hast auch noch ein Thema mitgebracht, das ich auf Twitter sogar verfolgt habe. Die Fähre zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven. Erklär mir mal, was daran so besonderes ist. In erster Linie, dass es sie wieder gibt. Also es gibt schon seit dem 19. Jahrhundert immer mal wieder einen Fährdienst zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel. Und zuletzt gab es jetzt fast 15 Jahre lang keine Fähre mehr, weil sich das nicht mehr gerechnet hat. Und jetzt gab es dann eine Initiative, die gesagt hat, Mensch, das war doch eigentlich ganz cool damals, als es die Fähre noch gab und die Anleger stehen auf beiden Seiten der Elbe auch noch. Wäre doch ganz schön, wenn wir da wieder Schiffe hätten, die hin und her pendeln. Und jetzt ist ein estnischer Reeder gekommen mit zwei Schiffen, die zuvor in der Ostsee vor Tallinn im Einsatz waren, die er aus irgendwelchen Gründen da nicht mehr braucht. Die sind frei geworden. Die sind vor allem noch relativ neu. Die sind gerade 4 Jahre alt. Wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig abbezahlt. Und jetzt setzt er die auf dieser Linie ein. Im 2-Stunden-Takt fürs Erste. Die fahren 70 Minuten bis zum Ziel. Und später soll das erst auf 90 und dann auf 60 Minuten soll der Takt reduziert werden, der Abfahrten. Hast du erzählt, was für Fähren? Das sind schon Autofähren, oder? Man kann. Ach so, ja genau. Das sind Doppelendfähren mit. Da kann man. Warte mal, ich habe die Zahlen irgendwie. Es passen 600 Leute drauf und zusätzlich, ich glaube, 52 PKW und 16 LKW oder wenn es keine LKW gibt, bis zu 160 PKW. Oh, das sind ja dann richtig große Fähren. Ja, die sind nicht ganz klein. Die haben auch die höchste Eisklasse. Finde ich auch ganz spannend. Mhm. Die braucht man offenbar in der Ostsee. In der Elbemündung, naja, wahrscheinlich nicht so sehr. Aber da gibt es ja Ebbe und Flut, oder? Also das heißt aber nicht, dass da die Häfen trocken fallen. Mhm. Also es gibt eine Gezeitenströmung, die ist auch nicht unerheblich. Deswegen ist es auch wichtig, dass die ein bisschen Kraft haben. Aber das ist jetzt nicht so, dass man irgendwann nicht mehr die Anleger anfahren kann. Das nun gar nicht. Mhm. Okay. Das ist ja auch eine normale Schifffahrtslinie, also der Hamburger Hafen würde sich ein Bein ausrenken und die Elbe um weitere 300 Meter vertiefen, wenn die Schiffe zweimal am Tag nicht mehr in den Hafen reinkämen. Ja, okay. Ja, ich dachte, dass es vielleicht am Rand anders ist, dass es da schon so sein kann, dass man nicht mehr anlegen kann oder so, sondern dass es nur eine Fährrinne gibt, also eine Rinne gibt, wo die Schiffe fahren können. Deswegen konnte ich mir das jetzt gerade eben nicht so richtig vorstellen. Ja, die haben also am 20. August den Betrieb aufgenommen mit diesen beiden ersten Schiffen. Das ist alles noch, ich will nicht sagen provisorisch, das wäre falsch. Es ist aber so, dass ich war selber noch nicht da. Ich werde jetzt in meinem Urlaub dann das erste Mal übersetzen. Es soll wohl so sein, dass die Fähren zum großen Teil noch auf Estnisch beschriftet sind. Die Schiffspositionsdaten lauten auch immer noch auf die ursprünglichen Namen der Schiffe und nicht auf die, auf die sie jetzt getauft worden sind. Übrigens fand ich ganz spannend, dass sie die Schiffe auf Grete und Annemarie getauft haben. Okay. Denn Grete ist der Vorname der Frau, die die allererste regelmäßige Fährverbindung zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven eröffnet hat. Das war eine Fischersgattin, Grete Hansen. Ich weiß es nicht, ich vergesse den Nachnamen ständig. Ich habe mir das eigentlich schon mal aufgeschrieben, weil ich das so sympathisch fand, die Geschichte. Und ihr Mann, Gretes Mann, ist also auf See geblieben. Nee, gar nicht mal. Der ist einfach irgendwann gestorben. Relativ überraschend. Und sie stand jetzt also vor der Frage, was mache ich denn jetzt ohne Mann und mit dem Schiff? Und hat das Ding dann umgebaut, ihren Fischkutter, und ist immer hin und her gefahren zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel und hat gegen Geld Leute und Waren befördert. Und das lief so gut, dass sie das relativ lange sogar gemacht hat, sich dann auch noch ein zweites Schiff gekauft hat, die hieß Annemarie, dieses Schiff, und dann ist sie halt ziemlich lange hin und her gefahren mit diesen beiden Schiffen, bis das irgendwann von einer professionellen Fährlinie übernommen worden ist. Und die sind auch bei jedem Wetter gefahren mit ihren beiden Kuttern. Regen, Sturm, Nebel war denen völlig egal. Die sind rausgefahren. Wirst du die Verbindung nutzen, weil du ja auch öfters in der Gegend bist? Bringt dir das eine Erleichterung? Also wenn man von Brunsbüttel nach Cuxhaven fahren will, dann bringt es auf jeden Fall was. Dann verkürzt sich die Fahrzeit um etwa 2 Stunden. Wenn man jetzt nicht direkt von Brunsbüttel startet oder nicht direkt nach Cuxhaven hin möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Heide losfahre, wie jetzt dann irgendwann im Herbst wird das soweit sein, dass wir den nächsten Urlaub machen, da wollen wir nach Amsterdam mit dem Wohnwagen. Dann ist es tatsächlich, und das habe ich bisher nur so grob überschlagen, dann verkürzt sich die Fahrzeit nicht. Im Gegenteil, es wird dann eher länger, selbst wenn man keine Wartezeit einrechnet. Dann man ist mit dem PKW offenbar schneller. Und das gilt aber auch für die Fähre in Glückstadt. Wenn man die Strecke von Heide nach Amsterdam über Hamburg fährt, dann ist man 2 Stunden schneller, als wenn man die Fähre benutzt. Und da ist, wie gesagt, die Wartezeit noch gar nicht eingerechnet. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, okay. Ich weiß noch, dass du mir die Strecke empfohlen hast, als wir von Bremerhaven Richtung Kiel gefahren sind. Da hattest du ja auch vorgeschlagen, eine Fähre zu nehmen. Das haben wir dann auch nicht gemacht. Das hätte sich ja dann für uns auch nicht gelohnt. Habe ich dann nachdem ihr schon gefahren seid, halt ist mir das erst aufgefallen. Also ich finde halt den Gedanken, eine Fähre zu benutzen, gerade über die Elbe, finde ich halt sehr romantisch. Und du hast dann natürlich an Bord Pause, ne? Man fährt 70 Minuten von Brunsbüttel nach Cuxhaven. Die Zeit kannst du halt nutzen, um dich ein bisschen zu entspannen. Ne? Das ist halt ganz angenehm. Hast auch ein bisschen mal was anderes, als gerade durch einen Elbtunnel fahren. Das ist halt einfach ein Nadelöhr, das ist stressig, das nervt. Und jeder Weg, der da drum herum führt, der ist natürlich sofort erstmal, ich sag mal, emotional ein bisschen angenehmer. Ne? Also ich würde trotz des Zeitverlustes die Fähre nehmen, einfach weil's angenehmer zu fahren ist. Weil ich mich dann nicht so ärgern müsste, dass ich vorm Elbtunnel stundenlang im Stau stehe. Dann stehe ich lieber stundenlang vor der Fähre und habe ein bisschen Grün um mich rum. Ist ja auch schön. Etwas Ähnliches haben wir hier unten auch am Bodensee. Wenn wir nach Konstanz fahren möchten, dann haben wir entweder die Option, wir fahren ein Stück weit über Österreich und dann an der Schweizer Seite des Bodensees entlang bis nach Konstanz. Oder wir fahren an der deutschen Seite und nehmen dann von Meersburg nach Konstanz die Fähre. Jetzt haben wir, vor 2 Jahren war das, glaube ich, haben wir einen Termin gehabt in Konstanz und haben gesagt, ja gut, fahren wir über die Schweiz, ist uns angenehmer. Jetzt ist es aber da so, du fährst dauernd 60, 40. Und wir haben, glaube ich, fast 3 Stunden gebraucht, bis wir endlich in Konstanz waren. Dann haben wir abends gesagt, okay, es könnte spät werden, wir werden wahrscheinlich dort zurück müssen. Konnten es dann aber so einrichten, dass wir die vorletzte Fähre noch geschafft haben und sind mit der Fähre rüber. Die Fahrt an sich dauert nicht lange, ich glaube 20 Minuten, ist aber relativ teuer. Und wenn man dann auf der anderen Seite ist in Meersburg, müssen wir dann an der deutschen Seite wieder zurückfahren. Und da hast du nachts richtig verloren. Da fährst du nämlich durch die Orte immer 30. Ach du liebe Zeit. Und das ist dann richtig gemein. Und da waren wir dann noch länger unterwegs. Ja, oh je. Das muss man ja auch mögen. Ja, aber nur nachts. Also von, ich glaube, von 18 bis, nee, warte mal, von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens muss man dann 30 fahren. Das ist aber unangenehm. Da werden sich dann auch entsprechend viele Fahrzeuge wahrscheinlich durch die Orte wälzen, dass sie halt sagen, aus Lärmschutzgründen reduzieren wir es, ne? Ich kann mir das nicht vorstellen nachts, dass da so viel Verkehr ist. Und vor allem, wenn du im dritten, ja gut, im dritten Gang geht's noch, aber 30 ist halt auch ein Tempo, wo der Motor auch laut hochdrehen kann. Ja. Ich weiß es nicht, ob das so optimal ist, aber kann man nichts ändern. Muss man mögen, ja. Jo. Was haben wir noch? Ach ja, muss man mögen, ist auch ein Stichwort für Glamping. Hast du schon mal von Glamping gehört? Erzähl's mir lieber, bevor ich was Falsches vermute. Das ist die Abkürzung für Glamour Camping, also glamouröses Camping, dass man also weggeht vom Zelt, vom Wohnwagen, vom klassischen Wohnmobil und dann auf dem Campingplatz eben sich ein bisschen was Besonderes gönnt. Das kann anfangen bei einem Mobilheim, bei einem besonders großen Wohnwagen, der vielleicht ein bisschen stärker, toller ausgestattet ist. Das geht aber hin bis zu Schlaffässern, bis irgendwelche Luxusbaumhäuser oder irgendwelche kirgisischen Jurtehütten, wo man sich dann eben da zur Ruhe legen kann. Das ist da alles fertig aufgebaut und kommt da einfach hin, mietet sich so ein Teil, muss man wahrscheinlich ein bisschen im Voraus machen, und dann kann man da übernachten. Wäre das was für dich? Eigentlich schon, aber wie um Gottes Willen kommst du auf dieses Thema? Jetzt möchtest du deinen Wohnwagen verkaufen und jetzt in den Luxus-Camping-Bereich wechseln? Ich denke ja nicht dran. Ich fand es, also es ist irgendwie an mir vorbeigeflogen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube auf der Arbeit im dpa-Ticker, dass sie da mal eine größere Geschichte darüber gemacht haben, weil das halt gerade irgendwie so ein Boom-Thema offensichtlich ist, Also ich denke mir halt auch, wenn du einen Campingplatz betreibst, musst du dir vielleicht was Neues einfallen lassen, um neue, andere Zielgruppen zu erschließen. Und das ist ja etwas, das ein Hotel zum Beispiel nur sehr schlecht bieten kann. Und ich glaube, ich habe eben auch darüber gelesen, dass jetzt in Bayern ein relativ großes Glamping-Resort entstehen soll mit vergleichsweise vielen Unterkünften, die halt so ein bisschen anders sind, die ein bisschen ungewöhnlich sind, so Schlaffässer beispielsweise. Ich weiß jetzt nicht, was sie da genau im Programm haben. Vielleicht finde ich das nochmal. Also Schlaffässer habe ich schon mal gesehen auf dem Campingplatz, aber die hatten ganz bestimmt nichts mit Luxus zu tun. Was ich kenne, dass es in Berlin wohl ein Campinghotel gibt. Und da muss es irgendwie in einer großen Halle, müssen Wohnwagen aufgestellt worden sein und du kannst dann diese Wohnwagen mieten. Und befindest dich dann aber eben in dieser Halle und wenn du dann morgens aufstehst und die Tür aufmachst, dann bist du auch im Trocknen und kriegst auch dein Frühstück serviert. Also das kenne ich jetzt, aber ob das jetzt auch zu dieser Art von Glamour-Camping gehört, das weiß ich jetzt nicht mehr. Mich würde vor allem diese Jurtehütte, hast du Jurtehütte gesagt? Ja. Jurtehütte, genau. Kirgisische. Richtig. Das würde mich ja mal interessieren, was das ist. Ja. Also da müsste ich jetzt mutmaßen, das scheint irgend so eine traditionelle Unterkunft von Nomaden zu sein, wie die sich damals ihre Hütten gebaut haben, bevor sie wirklich sesshaft geworden sind. Aber wie das da nun drin aussieht, keine Ahnung. Es gibt allerdings ein Portal, ein Glamping-Portal, auf dem die Unterkünfte alle zusammengefasst sind und wo man buchen kann, wenn ich das richtig gesehen habe, und wo man auch mehr Informationen finden kann. Glamping.info werden wir einfach mal verlinken nachher, denn da gibt's auch ein paar Bilder, ich glaube sogar von der Jurtehütte. Na, dann sollten wir das mal ausprobieren. Nein, ich bleibe meinem Wohnwagen treu, das ist auch Glamour Camping, weil wir haben ja, ich hab's ja glaube schon mal erzählt, so eine tolle Lichtanlage da drin. Ja. Wenn wir da unsere LED-Lichter anmachen, dann sieht das auch sehr glamourös aus. Ja, auch Farbwechsel drin. Nee. Das wäre jetzt noch schön. Ach, komm, dass man so auf Knopfdruck, habe ich jetzt im Baumarkt gesehen neulich, da ist da irgendwie so eine LED-Wohnzimmerlampe mit Fernbedienung und dann konntest du dann auf der Fernbedienung da war so ein Touchfeld, so ein berührungsempfindliches Feld, auf dem man mit dem Daumen dann seine Farbmischung da herstellen kann. Das heißt, du kannst also zwischen rein weiß und irgendwie allen möglichen Farben hin und her dingsen. Ja. Womöglich noch in Rot und dann am Parkplatz auf der Autobahn stehen. Kannst du es dir gemütlich machen, ne? Warum nicht? Nee, am Parkplatz auf der Autobahn stehen. Ach so, ja, ist ganz ja noch toll. Besser, ja. Großartig. Du hast Ideen. Schöne Idee. Naja. Na ja. Oh je. Nee, das lassen wir. Der Blutbär. Erzähl mir mal bitte schön, was der Blutbär ist. Eins meiner Lieblingsthemen gerade, finde ich total spannend. Der Blutbär oder auch Jakobskrautbär genannt, das ist ein Falter, schwarz-rot, der seine Eier ausschließlich am Jakobskreuzkraut ablegt. Weiß nicht, Jakobskreuzkraut, habt ihr da auch so ein bisschen Probleme mit in Anführungszeichen in Süddeutschland? Sind das diese lilanen Blumen, wo ein bisschen sehr auffällig riecht? Nee die heißen, glaube ich, anders. Nee, sagt mir jetzt nichts. Wie sehen die aus? Das ist das sind gelbe Blüten, die so ein bisschen, ich würde fast sagen, staudenartig an einem relativ langen Stängel wachsen. So bis zum Meter hoch werden die, relativ dicht. Und die verbreiten sich halt gerade, dieses Jakobskreuzkraut verbreitet sich gerade sehr stark in Schleswig-Holstein. Und es ist grundsätzlich giftig. Und wenn man, es ist eine dieser Gifte, die nicht ausgeschieden werden aus dem Körper. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise, du bist jetzt irgendwie eine Kuh oder sowas und futterst so eine Pflanze, dann hast du halt irgendwie 0,1% der tödlichen Dosis aufgenommen, und wenn du jetzt eben dann entsprechend viele davon frisst, dann fällst du irgendwann tot um, weil du irgendwann die tödliche Dosis von diesem Gift im Körper hast. Wahrscheinlich gibt es dann vorher irgendwelche Vergiftungserscheinungen oder was weiß ich nicht. Das ist also ein Problem, sagen die Landwirte. Biologen sagen, naja, so groß ist das Problem gar nicht. Da gibt es aber zwei Meinungen, nämlich die einen sagen, also die Biologen sagen, diese Pflanze schmeckt wahnsinnig bitter, deswegen fressen die Tiere das nicht, deswegen gehen sie daran auch nicht zugrunde. Die Bauern sagen aber, wenn man das jetzt im Heu, also wenn man die abmäht und daraus Silage macht mit dem Gras, auf dem das eben auch auf diesen Weideflächen wächst, dann verliert die Pflanze ihren bitteren Geschmack. Das Gift bleibt aber darin enthalten, und dementsprechend ist es gerade sehr schwierig, Heu und Silage zu verkaufen, weil man als Landwirt nachweisen muss, dass das Jakobskreuzkraut da nicht drin enthalten ist. So, und jetzt laufen halt hier gerade eine ganze Menge Experimente, wie man dem am besten Herr werden kann. Das Einfachste ist, das Zeug einfach auszureißen. Andererseits, wenn du jetzt irgendwie einen Hektar Land hast und hast da irgendwie eine gewisse Durchsatzrate von Jakobskreuzkraut drauf, dann wirst du dem halt dadurch auch nicht mehr Herr. Da musst du halt irgendwie 30, 40 Leute haben, die da auch einen 8-Stunden-Tag investieren, um jede einzelne Pflanze rauszureißen. Deswegen guckt man jetzt, die Stiftung Naturschutz macht das hier in Schleswig-Holstein, dass sie verschiedene Bekämpfungsmethoden anwenden. Nämlich einmal das möglichst früh abzumähen und unterzuflügen, dann es vor der Blüte, nach der Blüte abzumähen und auch unterzuflügen. Da finden die Imker übrigens gut, weil sie sagen, wenn die Bienen da den Nektar holen, dann sammelt sich das Gift im Honig an, ist auch scheiße. Nämlich für den Menschen, die Bienen scheinen da auch kein Problem mit zu haben. Und als letzte Möglichkeit sagen sie auch, wir gucken einfach mal, was passiert, wenn wir es stehen lassen. Und dann kam tatsächlich der Jakobskrautbär oder der Blutbär. Dieser Falter hat sich nämlich, oder die Raupen dieses Falters haben sich auf das Jakobskreuzkraut spezialisiert. Die fressen nur das als Fraßschutz, weil sie nämlich das Gift in ihrem Körper anreichern. Und wenn sie gefressen werden, dann ist das schlecht für den Vogel, für das Tier, das diese Raupe frisst. Und die sind wohl so stark, dass die jetzt ganz gezielt eingesetzt werden, um größere Bestände von Jakobskreuzkraut einzudämmen, weil die nämlich die Pflanzen so stark abfressen, dass die Pflanzen dann absterben. Und das Spannende ist eigentlich, dass dieser Falter, der Jakobskrautbär, noch vor 2 Jahren auf der Liste der gefährdeten Arten stand in Schleswig-Holstein, akut vom Aussterben bedroht. Und dann auf einmal kommt das Jakobskreuzkraut aus dem Boden geschossen, buchstäblich wie die Pilze, und zack, hat sich der Bestand so weit wieder erholt, dass diese Raupe, dieser Falter, ungefährdet ist. Und jetzt sagen Biologen, das ist eine Strategie der Pflanze, dass sie über mehrere Jahrzehnte hinweg eigentlich überhaupt gar nicht wächst oder nur in Einzelexemplaren wächst und dann so explosionsartig kommt, die hungert sozusagen ihre Fressfeinde aus. Weil sie halt sagt, okay, so, ich ziehe mich jetzt mal zurück, bin jetzt mal 60 Jahre nicht da, und dann geht der Bestand dieser Fressfeinde so weit zurück, dass sie eben fast vom Aussterben bedroht sind, und dann kommt sie irgendwann wieder und steht da wieder in voller Pracht. Ja, finde ich total spannend. Ja. Ja, das ist ja schon fast intelligent. Ja. Das von der Pflanze. Ja, klar. Also sensationell. Wahnsinn. Ja gut, aber die Pflanze hat nicht mit dem Menschen gerechnet. Jetzt müssen wir Menschen also doch wieder auf Jagd gehen und die Pflanzen ausreißen. Das ist eben die Frage, ob man das muss. Ja, aber wenn der Blutbär nicht hinterherkommt. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Also die Pflanze wächst im Augenblick schneller, als der Blutbär sie fressen kann. Also die Frage ist halt, muss man tatsächlich oder kann man es nicht vielleicht doch einfach stehen lassen? Klar, wenn man jetzt auf der Fläche lieber sein Heu verkaufen wollen würde oder seine Silage, dann muss man da schon irgendwie das loswerden, das ist richtig. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Und der Blutbär, wenn der gefressen wird von den Vögeln, was hast du denn gesagt? Dann ist das auch dann für stirbt die Vögel? Der Vogel. Ja. Ah, das ist aber schlecht. Deswegen wird er nicht gefressen. Das wissen die Tiere natürlich auch. Ne? Weil er signalisiert das ja auch durch eine sehr auffällige Färbung, die halt im Tierreich sagt, Hallöchen, Freund, pass auf, ich bin giftig. Mhm. Okay. Also da geht keiner ran. Mhm. Finde ich total schlau. Ja. Ich habe ein paar sehr schöne Fotos gemacht von Blutbärraupen, die an einer Jakobskreuzkrautpflanze sitzen. Ach, du hast ja schon live gesehen. Tun. Welche Farbe hat der? Der ist schwarz-orange gestreift. Ach so, okay. Weil und mir ungefähr sind so 3 Zentimeter lang. Aha, weil mir sind nämlich gestern auf dem Spaziergang schwarze Raupen aufgefallen, die ich so noch nicht gesehen habe. Ganz lange Haare, ziemlich dünn. Und jetzt hätte ich gerne gewusst, ob das zufällig dann so ein Blutbär war. Weil ich kann mich jetzt, glaube ich, auch erinnern, wenn du sagst, das sind so gelbe Pflanzen, ich glaube, sowas haben wir auch. Was wir natürlich auch ganz viel hier unten haben, aber das werdet ihr auch, das ist dieses Springkraut. Das ist ja auch irgendwann mal aus dem asiatischen Land eingeschleppt worden und das verbreitet sich ja bei uns auch ganz schlimm. Die letzten 3-4 Jahre habe ich sie eigentlich nicht mehr so viel gesehen, aber dieses Jahr an jeder Ecke. Und das hat so einen süßlichen, aufdringlichen Geruch. Mhm. Du riechst dieses Kraut schon von Weitem, und weil es halt auch so prägnant ist. Und dieses Zeug, das ist komisch dieses Jahr, weil wir haben ja eigentlich ganz wenig Regentage gehabt, ganz wenig Feuchtigkeit. Und dieses Springkraut mag eigentlich feuchte Gräben. Und das ist auch das Problem, dass dieses Springkraut in Gräben wächst und die eigentlich dazu geeignet sind, also genutzt werden, um Wasser ablaufen zu lassen. Straßengräben zum Beispiel. Und da haben die Gemeinden auch viel mit zu kämpfen, um diesem Springkraut Herr zu werden. Und sie haben aber auch noch keine Idee gehabt, wie sie es am besten loswerden, weil das ist so aufdringlich und du musst eigentlich die Wurzel rausreißen, du musst vor der Blüte das Zeug rausreißen und vor der Blüte siehst du es aber nicht, wo es ist. Also das ist eine ziemlich aufdringliche Sache, dieses Springkraut. Ja, offenbar. Das heißt jetzt, und dann kommen wir wieder an den Punkt, da müsste man eigentlich einen Fressfeind aus Asien importieren, der sich dann aber hier wieder verbreitet und dann auch einfach... Die heimische Fauna übernimmt. Ja, was auch nicht wieder gut ist. Ja, eben. Das ist das Gute am Blutbär, der ist so spezialisiert auf der Pflanze, wenn die irgendwann ausgerottet ist, dann stirbt auch der Blutbär, dann ist er weg. Ja, aber die kommt doch dann irgendwann wieder, diese... Irgendwann kommt sie wieder, ja klar, und dann kommt auch der Blutbär zurück, wenn er es denn schafft über die Zeit. Aber es ist eben nicht so, dass da jetzt, dass man sich eine fremde Rasse einschleppt, um den einen Schädling zu bekämpfen und dann das Problem hat, dass man den nicht wieder los wird. Das nenne ich jetzt Angebot und Nachfrage. Das ist genau, richtig. Das ist ungefähr das. Ja. Im Angebot gibt's übrigens auch gerade was. Bei Aldi. Oh, ja, das ist mein Part. Richtig. Ich habe es diese Woche getwittert. Es gibt gerade Dirndl für 39,99 Euro, also spottbillig. Passend zur fünften Jahreszeit, wollte ich gerade sagen. Passend zum Oktoberfest gibt es jetzt das Discounter-Dirndl. Und das fand ich persönlich jetzt schon ein bisschen heftig, dass ich habe mir so vorgestellt, wie ich auf dem Oktoberfest rumlaufe und neben mir steht eine im gleichen Dirndl und vor mir läuft eine im gleichen Dirndl. Und das ist, ja, klar. Frauen wollen doch immer einzigartig sein und wollen immer das schönste Dirndl haben. Und stell dir mal vor, auf dem Oktoberfest laufen alle mit Aldi-Dirndl rum. Das ist, ich weiß es nicht. Ja. Ob das so toll ist. Also bei Männern ist es ja so, wenn ich jemanden treffe, der das gleiche Shirt anhat wie ich, dann habe ich gleich einen Freund gefunden. Echt? Weil wir ganz offensichtlich, ja na klar, wir haben den gleichen Geschmack, wir haben den gleichen Schneider, hallöchen, wir haben sofort ein Thema, mit das wir sprechen können. Das geht bei Frauen nicht. Ja, eben. So. Ja. Nee, das geht nicht. Also dann wird es wahrscheinlich eine Art Massaker geben auf dem Oktoberfest. Oder eine ganze Menge Frauen, die mit verschränkten Armen dastehen und sagen, nee, ist schon in Ordnung. Ich kann es leider nicht überprüfen, denn wir sind während des Oktoberfestes leider im Urlaub. Aber dann brauchen wir einen Informanten. Unbedingt. Ja. Irgendein Münchner muss unbedingt zum Oktoberfest gehen und uns die Fotos schicken mit den Damen mit den blauen Dirndeln. Genau. Und wir müssen auch irgendwie, wir müssen einen Preis ausloben, finde ich, für ein Gruppenfoto mit der meisten Anzahl von identischen Dirndeln. Da müssen wir uns irgendwas überlegen. Aufweia. Da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ja. Mir auch nicht. Die können dann zum Shibui-Ginke gehen, da kann man nämlich einen Dirndl gewinnen. So, bitte sehr. Da haben wir es dann. Aber also ich finde die Idee, also diese Vorstellung finde ich großartig, dass man ein Gruppenfoto macht von zig Frauen, die sich beim Oktoberfest treffen, alle das gleiche 39,99 Dirndl tragen von Aldi und sich dann nicht in die Haare kriegen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und noch mit dem Preisschild vom Aldi dran. Ja, traumhaft. Ja gut, bei den Männern ist es ja so, die haben ja immer die gleiche Lederhose an und das gleiche weiße Hemd und da ist es nicht so wild. Aber bei Frauen, die wollen ja doch ein bisschen herausstechen und ein ganz besonderes Dirndl haben. Ja. Aber andererseits das Argument, das ein Twitterer mir geschrieben hat, dass man, wenn man nur einmal im Jahr ein Dirndl anzieht, reicht das auch, ist natürlich auch ein Argument. Da braucht man nicht die überteuerten Dirndl kaufen von irgendwelchen Designern. Dann reicht auch dieses 39,99. Und um eine Maß Bier drüber auszuschütten, reicht es allemal, denke ich mal. Das stimmt. Ich bin auch sehr gespannt, wie viele Junggesellenabschiede wir zur Oktoberfestzeit sehen, wo der arme Junggeselle dann in ein Dirndl gesteckt wird. Denn das ist ja eine schriftliche Einladung, wollen wir mal ehrlich sein. Ah, stimmt. Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Richtig, für 40 Euro ein Dirndl kaufen, ist schnell. Das kann man ja mal schnell machen. Ja, eben. Oh, oh, oh. Mhm. Du bringst die Leute auf Ideen. Ja. Ich habe ja auch einen Bildungsauftrag. Also oh, hier in diesem Podcast? Überall, ständig. Ah, oh, da müssten wir ja unter Bildungspodcast gelistet werden irgendwo in den... Yay! Oh. Hast du übrigens gewusst, dass wir unter den 1000 beliebtesten deutschen Podcasts nicht vertreten sind? Verflixt, ich hatte hier schon gerade so ein bisschen Pipi in den Augen, wie das denn kommen kann. Nein, wusste ich nicht. Schade. Ich habe durch Zufall, bin ich auf eine Liste gestoßen in meinem Podcatcher, weil ich nach neuen Podcasts gesucht habe, die ich anhören möchte. Und da dachte ich mir, hoi, da gibt es eine Liste von beliebtesten Podcasts. Und da habe ich mal durchgescrollt und durchgescrollt und durchgescrollt und mir was zu trinken geholt und mir einen Kaffee gemacht. Wir sind leider nicht drauf erschienen. Verflixt. Naja, da müssen wir daran noch arbeiten. Genau, wir können ja nur besser werden. Richtig, genau. Besser übrigens fällt mir gerade noch ein, die Kohltage gehen ja jetzt auch wieder los. Mhm. Am 22. September, um ganz genau zu sein, feiert Dithmarschen das Gemüse, das es berühmt gemacht hat. Dithmarschen ja das größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet von ganz Europa, 2800 Hektar. Zum Vergleich, der Vatikanstaat hat 44 Hektar. Mhm. So, kann man sich das ungefähr vorstellen. Mhm. Und wahnsinnig spannend die Geschichte des Kohleanbaus, dass nämlich irgendwann ein Mitarbeiter seinem Chef, der Landwirt ist, und an einer Sauerkrautfabrik in Glückstadt beteiligt war, vorgeschlagen hat, doch im großen Stil Kohl anzubauen. Und der hat gesagt, was soll da denn? Und hat es aber einfach mal gemacht wurde da auch ziemlich viel belächelt und hat dann aber einigen Erfolg damit gehabt und hat immer mehr Kohle angebaut. Und dann waren sie irgendwie 5 Jahre später, waren es schon 300 Hektar. Und zur Zeit des Ersten Weltkriegs wurden in Dithmarschen tatsächlich auf 10.000 Hektar Kohle angebaut. Das war ein Viertel der Ernte des gesamten Deutschen Reiches. Mhm. Und das finde ich doch relativ beachtlich. Und das Geheimnis des Dithmarscher Kohls ist der Boden. Wir haben hier einen sehr tonhaltigen Boden, der sehr viel Wasser speichert. Und deswegen wird die Ernte vom Dithmarscher Kohl auch dann noch gut, wenn es in anderen Anbaugebieten in Deutschland schon viel zu trocken ist für den Kohl. Mhm. Das war schon wohl immer so, dass Dithmarscher Kohl dann gefragt war, wenn die Ernte anderswo schlecht war. Mhm. So, und jetzt gibt es dann eben diese Dithmarscher Kohltage. Das sind 5 Tage im September, wo an ganz vielen Stellen in Dithmarschen dem Kohl sozusagen gehuldigt wird. Marne ist da so ein bisschen die Hauptstadt. Da findet dann die Krauthobel-Weltmeisterschaft statt und da ist Riesenprogramm, Riesentamtam. Auch in Wesselburen wird ganz viel gemacht, wo das Kohlmuseum, das Kolosseum ist, wo man auch ganz viel sehen kann über die Geschichte des Kohls und seine Verarbeitung. Und da gibt's Lesungen und Vorträge und da wird gekocht und überall ist Musik. Also das ist schon ziemlich cool. Ist Kolosseum jetzt ein Wortspiel? Habe ich das richtig verstanden? Wirklich? Ja. Mhm. Kolosseum? Ja. Schön. Eine ehemalige Sauerkrautfabrik, die jetzt ein Kohlmuseum ist und unter dem Namen Kolosseum das Ganze macht. Ist das toll. Ja. Ja, der gehört, also das ist ja der Wahnsinn. Also dem das jetzt eingefallen ist, der ist, der gehört in den Olymp der... Würde ich auch sagen, absolut, ja. Dann könnte ich dir noch was erzählen, was ich hier erlebt habe, weil wir gerade mit dem Thema sind. Bei uns gibt es eine Initiative, die gegen genmanipulierte Lebensmittel vorgeht. An sich eine tolle Sache. Aber sie haben sich leider ein Logo einfallen lassen, das da heißt genial. Also genial. Also das Wort genial. Genau. Und dann aber gen. Irgendwie als Abkürzung für Gentechnik ein bisschen hervorgehoben. Okay. Genau, rot mit roter Farbe hervorgehoben. Und die mit, sind gegen Gentechnik. Und die sind gegen Gen. Und ich finde das so, das bringt in meinem Kopf eigentlich genial und Gen, bringt das so ein bisschen zusammen. Und ich habe dann eigentlich das Gefühl, Gentechnik ist genial. Hätte ich jetzt aber auch gesagt. Ja, also ich finde das eher suboptimal, ehrlich. Also der sich das hat einfallen lassen, ich weiß ja auch nicht. Also man hätte das Gleiche machen können mit dem Wort gegen. Gen wäre ja auch gegangen. Und dann wäre es eindeutiger gewesen. Richtig. Ja. Ah, weißt du, die haben die falschen Leute gefragt. Ich werde dir mal deine Adresse geben. Ja, ich schreibe denen dann eine Rechnung. Genau. Ja. Ja, das ist auch ein schönes Wortspiel gewesen. Die Dithmarscher Kohltage. Ja. Was machst du dann in der Zeit? Also gehst du dort auch hin oder was machst du? Musst du arbeiten? Ich habe dann noch Urlaub, fällt mir gerade ein. Das ist so die letzte Urlaubswoche. Ich habe fast den gesamten September frei, was mich extrem freut. Und ich bin zu den Kohltagen, gehe ich immer ganz besonders gern essen, weil es dann halt... Kohlgerichte ohne Ende gibt und auch in ganz vielen Restaurants. Die lassen sich da auch ein bisschen was Schlaues einfallen. Warte mal, ich habe hier irgendwo noch eine Notiz gemacht. Warte. Ich komme nicht drauf, keine Ahnung. Ich habe so eine sehr lange Pressemitteilung zu den Kohltagen. Da haben sich also Schüler, Berufsschüler so aus dem Dehoga-Bereich, haben sich Gedanken gemacht über innovative Kohlgerichte und haben da ein paar ganz spannende Sachen sich ausgedacht. Ich komme jetzt aber leider nicht drauf, was genau. Mhm. Aber sehr spannend, sehr, sehr neu. Halt, mein Kohl ist ja nun kein schlechtes Essen, schmeckt und ist nahrhaft und ist auch, man sagt ja auch, das macht den Kohl fett. Also der liefert ja auch ein bisschen Nährstoffe, ist aber ja immer so ein bisschen piefig irgendwie, ne? So Eintopf, Kohlroulade vielleicht noch. Und dann viel mehr gibt's da ja eigentlich fast gar nicht gefühlt. tatsächlich, mir läuft schon wieder das Wasser im Munde zusammen, wenn ich darüber spreche, gibt es ein paar sehr spannende Geschichten, die man mit Kohl machen kann. Und da haben sich, gibt's immer ein paar schöne Varianten in den Restaurants hier in der Gegend. Und das mag ich total gerne. Und deswegen werde ich da sehen, dass ich möglichst wenig zu Hause esse, sondern viel auswärts bin. Ich möchte jetzt vom deftigen Kohl noch kurz überschwenken und ein bisschen Schleichwerbung machen. Darf ich? Na, unbedingt. In meiner 93. Episode von der Hörmupfel, und zwar am 28. August, hatte ich nämlich einen Gast, und zwar Nicole. Ich glaube, du erinnerst dich noch an sie, oder? Vom Hörertreffen, Nicoles Zuckerberg? Genau diese. Ach, das ist ja spannend. Ja, und wir haben ein Gespräch zusammen aufgenommen, einen Podcast. Und da hat sie mir mal so ein bisschen Einblicke gegeben in die Herstellung von diesen Videos, die sie für YouTube produziert. Und auch ein bisschen ins Backen und hat mir hilfreiche Tipps noch dazu gegeben und hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und das war eine so nette, ich glaube, knappe Stunde, 40 Minuten haben wir miteinander geredet. Und wer diese Episode noch nicht gehört hat, der sollte auf jeden Fall mal reinhorchen. Das ist wirklich ganz, ganz super geworden. Ja, schön. Schleichwerbung zu Ende. Sehr gut. Kannst du einen Jingle jetzt einspielen? Palim, palim. So, genug gejingelt. Wir haben auch noch diverse neue Follower bei Twitter, glaube ich, gehabt. Ne? Richtig, da ist zum einen bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme einmal @3ich3. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ansonsten entschuldige ich mich hiermit. Dann war noch Dirk Prims dabei, K. Backhaus und der Account Patrick, Hatti und Robin. Herzlich willkommen. Und damit hätten wir es ja auch schon wieder für diesen Monat. Das würde ich doch auch sagen. Ja. Dann würde ich sagen, wir treffen uns nächsten Monat wieder am 15. Oktober. Um 12 Uhr mittags. Servus. Tschüss.